D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? 1,39 Milliarden Menschen auf den Kopf, aber wirklich exakt weltweit nutzen Facebook. Eigentlich müssten die alle mit ihrem Klarnamen angemeldet sein bei Facebook, jedenfalls wenn es nach Facebook geht. Doch viele User sind mit einem Pseudonym unterwegs. Das hat lange, lange keinen interessiert, auch nicht Facebook, aber seit knapp einem Jahr versucht man seine Klarnamenpflicht dann auch durchzusetzen, beziehungsweise die Klarnamenpflicht durchzusetzen. Letztes Jahr hat Facebook etliche Accounts von Drag Queens in den USA gelöscht, weil sie ihre Künstlernamen oder Pseudonyme verwendet haben. Letzte Woche hat sich das Ganze dann nochmal wiederholt mit indianischen Facebook-Accounts und mit zwei Fällen bei uns hier in Deutschland. Martina Schulte weiß mehr. Was war denn da genau los? Also die Electronic Frontier Foundation berichtet von folgendem Fall in den USA. Dana Lonehill vom Stamm der Lakota, die wollte in ihrem Facebook-Account ihren Namen ändern. Lonehill, also einsamer Hügel, ist der Mädchenname ihrer Mutter. Korrekterweise müsste sie aber eigentlich heißen wie ihr Vater, nämlich Lone Elk, also einsamer Elch. Und als sie das ändern wollte, reagierte Facebook sofort und sperrte den Account. Vorwurf, sie sei ja wohl nicht mit ihrem echten Namen angemeldet, das kann ja wohl nicht sein. Der Fall sorgte in den USA für ziemlichen Trouble, denn Facebook hatte sich ja schon bei den Drag Queens in ähnliche Nesseln gesetzt, weil sie ja gesagt haben, die einen Künstlernamen, das wäre ja alles nicht echt und so würde ja kein Mensch heißen. In Deutschland gibt es ein Problem nicht wegen Drag Queen-Namen und auch nicht wegen einsamen Elchen oder einsamen Hügel, sondern wegen zwei anderer Fälle, die bekannt geworden sind. Ja, das sind so ganz normale Durchschnitts-User, also Durchschnitts-User mit Pseudonym. Da gibt es zwei Fälle. Einmal die Facebook-Userin Angelina G., die hat sich bei Gulli gemeldet und erklärt, dass Facebook ihren Account gesperrt habe. Um ihn wieder zu entsperren, wurde verlangt, dass sie ihren realen Namen angibt und dass sie auch eine Kopie des Personalausweises anhängt, damit überprüft werden kann, dass sie auch wirklich sie ist. Und das Blog Netzpiloten schreibt gerade über einen ähnlichen Fall, über Hendrik. Der hatte bei seinem Namen ein paar Vokale weggelassen und wurde daraufhin auch bei Facebook gesperrt. Sein Account wurde auch erst wieder freigeschaltet, als er seinen echten Namen angegeben hat und auch das bewiesen hat. Das Problem ist dabei jetzt nur, schreibt Netzpiloten, ob Facebook überhaupt die Ausweiskopie verlangen darf, das ist datenschutzrechtlich gar nicht so eindeutig geklärt, denn Inhaber dieses neuen elektronischen Personalausweises, die dürfen den zum Beispiel gar nicht kopieren und an Facebook schicken, weil da so eine Berechtigungsnummer drin ist, die nur der Ausweisinhaber überhaupt wissen darf. Also das ist gar nicht so einfach. Also können sich Hendrik und Angelina weigern, beziehungsweise nicht weigern? Oder gibt's da eine? Wenn sie nicht mehr bei Facebook sein wollen, ist das kein Problem. Wenn sie da bleiben wollen, dann hast du natürlich schon ein Problem, weil wenn Facebook so ein Pseudonym erstmal, wenn Facebook einem Pseudonym erstmal auf die Schliche gekommen ist, dann haben Nutzer einfach kaum Chancen, die Angabe ihres echten Namens zu umgehen. Man könnte zwar klagen, aber das dauert ewig und die Erfolgsaussichten werden, glaube ich, auch äußerst gering. So, warum will Facebook das überhaupt unbedingt durchsetzen? Da gibt es wahrscheinlich eine offizielle und eine inoffizielle Version, könnte ich mir vorstellen. Genau, offiziell ist es so, dass Mark Zuckerberg gesagt hat, dass man User gerne dazu bringen will, keine Fantasienamen mehr zu nutzen, damit unter dem Deckmantel der Anonymität kein Unfug mehr gemacht wird und damit User auch besser Bekannte und Freunde finden können. Klar. Inoffiziell ist es aber so, dass Verbraucherschützer sich ziemlich sicher sind, dass es eigentlich darum geht, dass für das Unternehmen Klarnamen natürlich viel wertvoller sind. Ne? Insbesondere natürlich in den USA, wo halt Verbindung von On- und Offline-Daten noch viel stärker verbreitet ist als jetzt hier bei uns. Deshalb ganz grundsätzlich nochmal die Frage, darf man das von uns verlangen? Eigentlich nicht. Also Anonymität im Internet ist eigentlich ein Grundrecht im deutschen Datenschutz. Und es gab auch mal eine Beschwerde des Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Die wurde aber vom Oberverwaltungsgericht Schleswig abgelehnt. Begründung, die Richter haben gesagt, für Facebook sei der deutsche Datenschutz nicht bindend. Da die Datenverarbeitung in Irland stattfindet, gelte irisches Recht. Das ist aber alles mehr als unbefriedigend, weil eine neue Studie aus Belgien gerade noch zum Schluss gekommen ist, dass Facebook mit seinen neuen im Januar 2015 in Kraft getretenen Datenschutzbestimmungen gegen belgisches und europäisches Recht verstößt. Das geht aus so einer Uni-Studie hervor, die von der belgischen Datenschutzkommission in Auftrag gegeben worden ist. Und dort heißt es eben, die Mitglieder bei Facebook hätten keine ausreichende Kontrolle darüber, ob ihre Inhalte für kommerzielle Zwecke genutzt würden. Was ja eben nochmal gravierender ist, wenn du mit deinem Klarnamen angemeldet bist. Also da muss einfach auch mal was geklärt werden. Facebook will eure Klarnamen, das ist rechtlich mehr als kompliziert und auch nicht ganz so einfach und vor allem auch nicht ganz so klar, ob es alles so rechtlich in Ordnung ist. Martina Schulte hat euch das genauer erklärt. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?